Anoint! Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Der Stalingrader Triumph bestimmte den Ausgang des Krieges, aber der stumme Streit zwischen dem siegreichen Volk und dem siegreichen Staat setzte sich fort. Von diesem Streit hing das Schicksal des Menschen, hing seine Freiheit ab. Das, was ihr hier gehört habt, war eine kurze Passage aus dem Roman Leben und Schicksal von Wassily Grossmann. Wassily Grossmann, das war ein russischer Schriftsteller jüdischer Herkunft, einer, der mit der Roten Armee gegen die Deutschen kämpfen wollte, einer, der Zeuge der Befreiung der Konzentrationslager geworden ist. Es geht um einen, der wusste, dass eine Rote Armee gegen die Nazis notwendig ist und der dennoch mit dem Stalinismus gebrochen hat. In dieser Radiosendung soll es um das Leben von diesem Wassily Grossmann gehen und im Zentrum steht dabei Grossmanns Roman Leben und Schicksal, ein Roman, der die Erfahrung von Stalingrad verarbeitet und der Zensur zum Opfer gefallen ist. Hauptgesprächspartner für diese Sendung war Norman Salusa. Er ist Historiker, hat sich mit sowjetischer Literatur auseinandergesetzt und arbeitet über Juden in der Roten Armee von 1939 bis 1959. Mit Norman Salusa habe ich mich in Berlin vor passendem architektonischen Hintergrund in der Stalinallee getroffen. Ja, ich habe angefangen, mich durch das Schwarzbuch mit Wassily Grossmann zu beschäftigen, weil Wassily Grossmann mit Ilya Ehrenburg zusammen in der Redaktion des Schwarzbuchs der sowjetischen Juden gearbeitet hat, das Manuskript zusammen erstellt hat. Und dadurch bin ich erstmal auf Wassily Grossmann eigentlich gekommen. Und habe dann angefangen, mich mehr mit seinem Werk zu beschäftigen, weil mich eben auch das jüdische Thema in der Sowjetunion seit Jahren jetzt eigentlich schon beschäftigt. Ja, dann bin ich natürlich zu seinem Roman auch gekommen, Leben und Schicksal, als populärster Roman wahrscheinlich jetzt mittlerweile. Habe den angefangen zu lesen und der hat mich besonders fasziniert auch, weil es eben diese Doppelerfahrung eigentlich verarbeitet, die Erfahrung der Juden in Osteuropa mit dem Holocaust und der Verfolgung durch die Deutschen und auch gleichzeitig mit der Erfahrung des Stalinismus, der Sowjetunion, der Emanzipation auch der Juden, die im Sozialismus stattgefunden hat, auch wenn sie nur begrenzt war. Und das ist etwas, was sehr besonders eigentlich ist und was man zum Beispiel auch bei den Holocaust-Überlebenden im Westen zum Beispiel so nicht findet. Ne? Zum Beispiel bei Imre Kertész wird es auch verarbeitet, welchen Unterschied das eigentlich macht, wo man eigentlich überlebt hat als Holocaust-Überlebender. Damit sind zentrale Themen dieser Sendung genannt. Auf seltsame Weise wird diese Sendung auch auf Territorien führen, die in der Gegenwart umkämpft sind. Der Plan für diese Sendung wurde vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gefasst. Bei der Produktion der Sendung war es kaum möglich, nicht auch an diese Umstände zu denken. Weil der Gedanke, der mir eigentlich durch den Kopf gegangen ist, klar, es geht um die Ukraine, Grossmann kommt aus der Ukraine, Grossmann kommt ursprünglich aus Berditschew. Und die Ukraine, das war so der zentrale Gedanke, den ich hatte, die Ukraine, diese Erde ist voll mit Toten, mit Leichen, die eigentlich bis heute noch nicht ihre Gräber bekommen haben. Also so viel Blut wurde in der Ukraine vergossen, dass ich dachte, wie kann das sein, dass das schon wieder passiert? So, warum muss das so sein? Warum muss das so sein, dass es diese Kriege, diese Konflikte, diese Massaker immer dort gibt? Und warum können die Menschen dort nicht irgendwie zur Ruhe kommen? So, ne? Das ist irgendwie das, was ich dachte. Also irgendwie schon starkes Mitgefühl, auch mit den Bekannten, die ich dort habe. Also ich war letztes Jahr erst in der Ukraine für einen Forschungsaufenthalt. Also erst in Odessa und dann in Kiew. Das war im Oktober letzten Jahres und da schien alles noch sehr normal. Die Menschen sind einfach ihren normalen Lebensweg weitergegangen. Natürlich gab es die ganze Situation mit der Krim und auch im Donbass und so weiter. Aber irgendwie schien alles recht normal und niemand hätte überhaupt daran gedacht, dass jetzt in wenigen Monaten es zu diesem Krieg kommen wird. Dennoch will diese Sendung vor allem eine historische Auseinandersetzung leisten, Im besten Fall liefert sie so auch Material für eine Erkenntnis der Gegenwart. Herzlich willkommen zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Wassily Grossman wird am 12. Dezember 1905 in der ukrainischen Stadt Berditschew geboren. Seine Eltern entstammen der aufgeklärt säkularen jüdischen Intelligenz. Ohne das jetzt übertreiben zu wollen, könnte man schon fast sagen, Grossmans Biografie ist schon ja, einigermaßen typisch auch für die Biografie sowjetischer Juden oder einer bestimmten ja, Schicht auch sowjetischer Juden. Grossman selber ist eben ausgebildeter Chemiker, Ingenieur gewesen. Das findet man auch bei anderen Intellektuellen aus dieser Zeit und auch später noch, wo man sich immer so ein bisschen wundert und denkt, okay, in ihrer ja, formellen, professionellen Ausbildung haben diese Leute gar nichts mit Literatur oder Kunst oder sowas zu tun. Aber irgendwie schaffen sie das doch schon auch, das miteinander zu verbinden. Das spiegelt sich auch in Grossmans Werk wieder, würde ich schon sagen. Die Betrachtung der Natur, die Beschreibung auch das Analytische, was in seiner Literatur auftaucht, das würde ich schon sagen, das entstammt eigentlich auch seiner Ausbildung als Chemiker und Ingenieur. Grossman selber kommt aus einem assimiliert bürgerlichen Haushalt. Seine Mutter war Französischlehrerin und sein Vater war, soweit ich weiß, auch Ingenieur, Mitglied des Jüdischen Arbeiterbunds und dann auch der Menschewiki, also der Minderheitler sozusagen von den Bolschewiki so genannt. Und deswegen kommt Grossman eigentlich aus einem ja, gebildeten Haushalt, wo es aber schon auch ein ausgeprägtes jüdisches Selbstverständnis gab, das würde ich schon sagen. Also ne, wenn der Vater Mitglied des Arbeiterbundes war, kann man nicht sagen, dass sie jetzt komplett assimiliert waren. Akkulturiert an das Russische sicherlich, aber assimiliert würde ich sicherlich nicht sagen. Und da würde ich auch sagen, wären wahrscheinlich schon die ersten Samen auch für Grossmans ja, politische, philosophische Sicht auf die Welt eigentlich auch gelegt in seinem Elternhaus. Also zum Teil wächst Grossman dann auch in Bern in der Schweiz auf. Seine Eltern lernen sich ursprünglich auch in der Schweiz kennen. Die Schweiz, was auch ein wichtiges Ziel der russischen Emigration war, der Revolutionäre. Lenin war in der Schweiz, Rosa Luxemburg war auch in der Schweiz, in Bern. Beruflich folgt Wassily Grossman zunächst dem Vorbild des Vaters und wird Chemiker. Er arbeitet in einem Bergbaulabor im Donbass und später in einer Moskauer Bleistiftfabrik. Die literarischen Arbeiten entstehen zunächst parallel, bevor sie zu seiner Haupttätigkeit werden. Ja, also Grossman studiert erstmal Chemie an der MGU, an der Moskowski-Gosudas-Universität, also an der großen staatlichen Universität in Moskau, schließt 28, 29 sein Studium ab, aber schreibt auch schon kleinere Erzählungen dieser Zeit. Ja, und seine erste Erzählung, die dann eigentlich in einem Journal veröffentlicht wird, Die Juden von Berditschew, heißt es auf Deutsch. Darauf wird dann Maxim Gorki aufmerksam, auch andere Schriftsteller werden darauf aufmerksam. Und diese Erzählung wird dann auch verglichen mit Isaac Babel zum Teil im Stil und auch in der Beschreibung des Lebens der Juden, ja, sagen wir mal im Städtel oder in der Ukraine schlechthin. Und Maxim Gorki empfiehlt dann auch Grossman, seinen Lebensweg als Chemiker und Ingenieur an den Nagel zu hängen und sich eigentlich der Literatur zu widmen. Und das ist dann eigentlich der Einstieg auch für Grossman in die professionelle, berufliche Auseinandersetzung mit Literatur. Aber gleichzeitig bleibt, würde ich schon sagen, Grossman auch immer der Naturwissenschaft irgendwie verbunden. Das zeigt sich dann auch in seinem Folgeroman Glück auf. Grossman verbringt mehrere Monate im Donbass auch. Also da haben wir es auch wieder, die Verbindung Grossmans Leben, Biografie mit der Ukraine und den verschiedenen Regionen auch in der Ukraine. Und der Donbass ist ja bekannt, damals auch schon für seine Industrie, für die Kohle, für den Stahl. Und Grossman verbringt eben dort mehrere Monate, wenn ich mich nicht täusche, sogar Jahre und schreibt eben diesen Roman Glück auf darüber. Also im Russischen heißt er auch Glück auf, weil es ein Wort ist, was aus dem Deutschen übernommen wird und schreibt über das Leben der Schachtarbeiter, der Bergarbeiter und so weiter. Also ist da in dieser Phase auch Das ist eigentlich auch das Interessante, weil sein Werk eigentlich beides verbindet. Einerseits ne, so in der Erzählung über Berditschew, einerseits die Beschreibung des jüdischen Lebens und wie es sich transformiert im Zuge der Oktoberrevolution und im Zuge des russischen Bürgerkrieges. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch den Klassenstandpunkt der Bergarbeiter, das Klassenbewusstsein der Bergarbeiter und ist damit eigentlich noch sehr stark auch dem sozialistischen Realismus auch verhaftet. Diese Werke generell werden in der westlichen Literaturwissenschaft und Slawistik eigentlich als nicht so besonders angesehen, besonders, also jetzt Glück auf besonders, weil es als relativ standardisierte Roman in seiner Stilistik, Darstellung immer gesehen wird. Und da eigentlich immer so ein bisschen so ein Unterschied zwischen dem frühen Grossmann und dem späteren Grossmann von Leben und Schicksal dann besonders auch ausgemacht wird. Aber generell ist er eigentlich da auch schon diesem Credo eigentlich verpflichtet, was ich sagen würde, was er sehr stark von Tschechow übernimmt oder Grossmann selber verankert und verordnet oder verortet sich ja sehr stark in der russischen Literaturtradition. Da sind eigentlich, ich würde sagen, drei Autoren eigentlich für ihn die wichtigsten, Dostojewski, Tolstoi und Tschechow. Und auch in dieser frühen Phase sieht man schon auch stilistisch und auch von der Komposition der Handlung so tschechowianische Züge, dass er sich sehr stark dem Leben der einfachen Leute eigentlich zuwendet und sehr stark auch so verschiedene soziale Gruppen, soziale Klassen eigentlich beschreibt, wie Tschechow das auch sehr gut eigentlich macht in seinen Erzählungen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man eine gewisse, auf jeden Fall, Kontinuität in seinem Werk auch entdecken kann. So, ne? Dass es da eigentlich nicht so einen großen Bruch gibt, sondern eher eine graduelle Entwicklung eigentlich, einen Reifungsprozess eines Autors. So, ja. Das Leben von Wassily Grossmann ist geprägt von zahlreichen Umbrüchen. Geboren im Strudel der Revolution von 1905, den Weltkrieg und die Revolution von 1917 erlebte er als Kind. Die Zeit des Bürgerkriegs ragt in seine Jugend, die 30er Jahre betrachtet er bereits mit politischen Augen. Dann kommt der deutsche Überfall auf die Sowjetunion und Wassily Grossmann fasst den Entschluss, mit der Roten Armee gegen die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten zu kämpfen. Grossmann selber meldet sich in den ersten Tagen nach dem Überfall freiwillig zur Armee, wie viele andere Sowjetbürger auch andere jüdische Intellektuelle in der Sowjetunion. Aber aufgrund seiner schlechten Sehkraft, aufgrund seines damals vielleicht nicht ausreichenden körperlichen Zustands, ist dann so ein bisschen die Frage, okay, was soll eigentlich mit Grossmann gemacht werden? Weil bei der Einberufungsbehörde eben eigentlich gesagt wird, wir können dich nicht gebrauchen. Ne? Und dann letztendlich kommt dann die Idee auf, okay, Grossmann kann Korrespondent, Kriegsberichterstatter werden und wird dann von der Militärzeitschrift, also der Hauptmilitärzeitschrift der Roten Armee, Roter Stern, eingestellt. Und es gibt auch so eine ganz interessante Erzählung oder Anekdote eigentlich darüber von David Ortenberg, der damalige Chefredakteur war. Und der eigentlich diese Situation beschreibt, dass Grossmann eigentlich auftauchte, gar nichts konnte, überhaupt kein militärisches Wissen hatte, nicht wusste, wie die Rangabzeichen aussehen, nicht wusste, wie man überhaupt Vorgesetzte grüßt und so weiter. Und dass ihm eigentlich alles erstmal beigebracht werden musste. Und Grossmann quasi eigentlich gar nicht in diese Uniform passte. Die Uniform war eigentlich viel zu groß für ihn und so weiter. Aber nichtsdestotrotz Grossmann sehr schnell gelernt hat zu schießen und so weiter. Aber natürlich seine Haupttätigkeit dann die Schreibtätigkeit an der Front gewesen und war dann eigentlich nicht konstant 4 Jahre an der Front, also teilweise dann auch wieder auf Heimaturlaub und so weiter, aber schon die meiste Zeit in diesen 4 Kriegsjahren hat er tatsächlich an der Front bei der Truppe verbracht, war an verschiedenen Kriegsschauplätzen auch zugegen und natürlich ist das so, das wofür er bekannt ist, ist dann die Schlacht von Stalingrad, dass er aus Stalingrad berichtet hat, dort seine wie so eine Art Kolumne auch hatte für den Roten Stern und dort eigentlich die ganze Zeit wirklich, und das muss man wirklich herausstellen, auch im Vergleich zu anderen, auch sowjetischen Kriegsreportern, wirklich extrem nah an dem Geschehen dran war, extrem nah an den Menschen und extrem nah auch an der Truppe, an den anderen Soldaten. Und nicht nur jetzt von Weitem irgendwie seine Berichte geschrieben hat oder so weiter. Und das spiegelt sich dann sehr stark in seinen Texten eben aus dieser Zeit wieder. Und da beschreibt er eben vom einfachsten, untersten Gefreiten bis zum Generaloffizier und so weiter alle möglichen verschiedenen Ränge auch und die Menschen immer in, auch in ihrer, ja man könnte sagen, Individualität. Und das ist dann auch noch hervorzuheben, auf jeden Fall, dass Grossmann eben mehrere Monate in Stalingrad verbracht hat. Und dann aber eigentlich in dem wichtigsten Moment, als die entscheidende Schlacht in Stalingrad bevorsteht, ne, die Rote Armee den Kessel um die Wehrmacht eben schließen möchte, Grossmann von da abbeordert wird, damit, das kann man schon so sagen, damit eigentlich über dieses Ereignis nicht von ihm berichtet wird, ne, weil man ihm dieses Prestige, diesen Ruhm eigentlich nicht zugestehen wollte, sondern damit das eben Smirnov zugestanden werden sollte. Ne? Also Smirnov wird dann anstatt von Grossmann dort eingesetzt. David Urtenberg schreibt auch darüber in seinen Memoiren und schreibt eben auch über die Situation kurz bevor das passiert. Und da kann man eigentlich schon die ersten ja, Tendenzen zur Antisemitisierung des Staatsapparates auch sehen. Das wäre dann sozusagen das Nächste, worüber man sprechen müsste, ne, die spätstalinistische Wende 1948. Aber die ersten Vorläufe sieht man schon während des Zweiten Weltkriegs. Ne, David Urtenberg schreibt darüber, wie ein Beauftragter, wie der Vorsitzende der Propaganda- und Agitationsbehörde eigentlich ein Gespräch mit ihm sucht und ihm, also Urtenberg, sagt, er hätte zu viele Juden in seiner Redaktion und als Korrespondenten dort. Und Urtenberg dann nur darauf antwortet, ja, es sind schon weniger geworden und dann sozusagen die Namen verschiedener Korrespondenten aufzählt, die als Juden an der Front gestorben sind. Und sagt, ja okay, es kann auch sozusagen einer weniger werden und das bin ich, ne, weil Urtenberg auch jüdischer Nationalität war und sozusagen dann auch seinen Posten bei Roter Stern abgibt. Und da sieht man sozusagen schon die erste Veränderung auch im Staatsapparat, dass es so langsam auftaucht, auch von oberster Riege sozusagen, dass eigentlich die Schaltstellen oder bestimmte Positionen, in denen Juden eben in der Sowjetunion, in die sie aufgestiegen sind, dass die jetzt eigentlich mit ethnischen Russen eigentlich besetzt werden sollten. Antisemitische Pogrome hatte es schon lange vor der Oktoberrevolution immer wieder im russischen Zarenreich gegeben. Aber auch die revolutionären Umbrüche von 1905 und 1917 waren immer wieder von antisemitischen Ausschreitungen begleitet worden. Im Bürgerkrieg können antisemitische Vorfälle auf der Seite aller beteiligter Parteien festgestellt werden. Insbesondere die Weißen Garden taten sich mit antisemitischen Massakern hervor. Diese Erfahrung verarbeitet Grossmann in seiner frühen Erzählung In der Stadt Berditschew. Die Bolschewiki gaben Parolen zur Bekämpfung des Antisemitismus aus und die Konstitution des sowjetischen Staates bedeutete zunächst eine Reihe von Verbesserungen für jüdische Bürgerinnen und Bürger. Juden wurden als nationale Minderheit anerkannt, sie konnten als Juden Staatsbürger sein, zahlreiche Juden konnten gesellschaftlich aufsteigen. Aber die Sicherheit der Juden blieb auch in der Sowjetunion prekär. Offizielles Ziel war ihre Assimilierung. Dass Stalin zahlreiche Verbesserungen schließlich zurückgenommen hat und sich auch der Staatsapparat mit dem Antisemitismus infizierte, kündigte sich bereits während der Vorgänge in und um Stalingrad an. Diese Erfahrung verarbeitet Wassily Grossmann in seinem Roman Leben und Schicksal. Die Stunde der Schlacht hatte geschlagen. In diesen Minuten entschied sich das Schicksal des von Lenin gegründeten Staates. Die Partei mit ihrer zentralisierten Vernunft und Stärke erhielt die Möglichkeit, sich im Bau von riesigen Fabriken, Atomwaffen, Düsen und Turboflugzeugen, kosmischen und interkontinentalen Raketen, Hochhäusern, Wissenschaftspalästen, neuen Kanälen und Seen, Autobahnen und Städten jenseits des Polarkreises zu verwirklichen. Es entschied sich auch das Schicksal der von Hitler besetzten Länder Frankreich und Belgien, Italien, Skandinavien und der Balkanstaaten. Jetzt wurde das Todesurteil über Auschwitz, Buchenwald und die Folterhöhen von Moabit gesprochen. Jetzt entschied sich, ob die Tore der 900 von den Nazis eingerichteten Konzentrations- und Arbeitslager geöffnet werden sollten. Es entschied sich das Schicksal der deutschen Kriegsgefangenen, die nach Sibirien marschieren würden, und das der sowjetischen Kriegsgefangenen in den hitlerschen Lagern, die gemäß Stalins Willen nach der Befreiung das sibirische Schicksal der deutschen Gefangenen teilen sollten. Der Stalingrader Triumph bestimmte den Ausgang des Krieges, aber der stumme Streit zwischen dem siegreichen Volk und dem siegreichen Staat setzte sich fort. Von diesem Streit hing das Schicksal des Menschen, hing seine Freiheit ab. Der Roman Leben und Schicksal von Wassily Grossmann ist in der Nachkriegszeit entstanden. Im Grunde ist es die Fortsetzung eines vorhergehenden Romans von Grossmann über Stalingrad. Der Roman Die gerechte Sache oder auf Deutsch Wende an der Wolga kann 1952 in einer sowjetischen Literaturzeitschrift erscheinen. Im Gegensatz dazu ist Leben und Schicksal nicht mehr zu Lebzeiten von Grossmann veröffentlicht worden. Im Zentrum stehen verschiedene Mitglieder der weit verzweigten Familie Schapownikow, die auf verschiedene Weise von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs bewegt werden. Eine wichtige Rolle spielen die Angehörigen eines physikalischen Instituts, das von Moskau nach Kasan evakuiert wird. Es wird der Weg von Angehörigen verschiedener Armeeeinheiten verfolgt, die in und um Stalingrad kämpfen, sowohl auf der höheren Offiziersebene als auch auf der niedrigsten Ebene der einfachen Soldaten. So entsteht ein riesiges Gesellschaftspanorama, das die historische Situation von Stalingrad abbildet. Dieses Panorama hat die Schlacht von Stalingrad im Zentrum. Alle Figuren, die dort auftauchen, sind mehr oder weniger mit der Schlacht in Stalingrad verbunden. Na, dann gibt es historische Persönlichkeiten, die auftauchen. Mussolini, Hitler, Eichmann, Stalin, Beria, ich weiß nicht, wer noch alles. Und dann gibt es natürlich auch fiktive Figuren. Und das ist natürlich auch eine interessante Form, ne, das Faktische und das Fiktive hier miteinander zu vermischen auch. Auch natürlich, um einen gewissen Spannungsbogen zu haben. Und das ist natürlich auch immer, was diskutiert wird, inwiefern Grossmanns eigene Biografie, seine eigene biografische Erfahrung sich darin widerspiegelt oder dann in welche Figur und so weiter. Also ich würde sagen, dass seine eigene Erfahrung und auch so, wie er sich wahrscheinlich selbst gesehen hat oder sehen mochte, sich auf verschiedene Figuren eigentlich aufteilt. Es gibt dann den Viktor Strumm, das ist eine schon zentrale Figur, der ist auch Jude, Physiker, in einem Institut für Physik eigentlich angestellt, und der ist ein bisschen so eine Art alter Ego, auch so ein bisschen so eine Art alter Ego, okay, was wäre eigentlich mit Grossmann gewesen, wenn er sich nicht der Literatur zugewendet hätte, sondern noch in der Naturwissenschaft geblieben wäre und den wissenschaftlichen Weg verfolgt hätte. Das zum einen, und dann zum anderen natürlich wären eben die großen Themen durch eigentlich die individuelle Erfahrung der Menschen eigentlich hindurch erzählt. Es gibt die Häftlinge oder die Insassen des Konzentrationslagers, es gibt die Häftlinge in den Gulags, es gibt die Soldaten, die in Stalingrad kämpfen, es gibt die Menschen, die hinter der Front leben, also im Hinterland, in der Evakuation, es gibt die Menschen, die in Moskau leben, und das ist eben so die verschiedenen, ja, geografischen Punkte, die dort eigentlich aufgemacht werden. Und im Zentrum steht eben die Familie Schapownikow und die verschiedenen bekannten Familienangehörigen dieser Familie, die alle irgendwie miteinander, ja, verknüpft sind. Der historische Moment von Stalingrad ist deshalb so wichtig, weil er symbolisch dafür steht, dass den Nazis Einhalt geboten wird. Wassily Grossmann ist vollkommen klar, dass der Feldzug von Wehrmacht und SS auch die Vernichtung der Juden in Osteuropa und Russland bedeutet. Die Mutter von Wassily Grossmann ist selbst von den Nazis ermordet worden. Als deutsche Truppen die Stadt Berditschew in der Ukraine einnehmen, wird Erika Grossmann im September 1941 zusammen mit tausenden anderer Juden in einem von der SS organisierten Massaker hingerichtet. Wassily Grossmann hat sich sein Leben lang vorgeworfen, seine Mutter nicht rechtzeitig nach Moskau geholt zu haben. Als Korrespondent der Soldatenzeitschrift Roter Stern beschreibt er die ethnischen Säuberungen in der Ukraine, Weißrussland und Polen. Er schreibt Dokumentationen über das Vernichtungslager Treblinka und das Konzentrationslager Majdanek. Auch für Leben und Schicksal ist eine Reflexion der Shoah von zentraler Bedeutung. In Smoljewitschki stehen stille Häuschen inmitten von Gärten, auf den Trottoiren wächst Gras. Auf den Straßen im Berditschewer Stadtteil Jatki scharren schmutzige, mit roter und violetter Tinte gekennzeichnete Hühner im Staub. In Podol und in der Wassilowskaja Straße in Kiew sind in den hohen Häusern mit den dreckigen Fenstern die Treppenstufen von Millionen Kinderschuhen und Greisenpantoffeln ausgetreten. In Odessa trocknet im Hof neben gefleckten Platanenstämmen bunte Wäsche, Hemdchen und Unterhosen. Dampfen über Kohlebecken Töpfe mit Kornel-Kirschmarmelade, schreien Neugeborene in ihren Wiegen, dunkelhäutig sind sie, obwohl sie die Sonne nie gesehen haben. In Warschau wohnen in einem schäbigen, engbrüstigen, sechsstöckigen Haus Näherinnen, Buchbinder, Hauslehrer, Sängerinnen aus der Nachbar, Studenten und Uhrmacher. In Stalindorf wird abends in den Hütten das Feuer geschürt, der Wind weht vom Perekop herüber, es riecht nach Salz und warmem Staub, Kühe muhen, schütteln bedächtig ihre schweren Köpfe. In Budapest, Fastorf, Wien, Melitopol und Amsterdam wohnen in Prunkvillen mit spiegelnden Fenstern, aber auch in von Fabrikqualm geschwärzten Häusern Menschen jüdischer Nation. Sie alle sind nun vereint durch den Lagerzaun, durch die Gaskammer, durch den Lehm des Panzerabwehrgrabens. Millionen Menschen verschiedenen Alters und Berufs, verschiedener Sprache, verschiedener Interessen, Glaubensfanatiker und fanatisch Ungläubige, Arbeiter, Schmarotzer, Ärzte, Händler, Kluge und Dumme, Diebe, Idealisten und Zyniker. Sie alle erwartet der Tod. Da kann man schon sagen, dass Stalingrad ein sehr paradoxer Moment ist. Und das wird schon in Leben und Schicksal auf jeden Fall auch entfaltet. Und zwar eben einerseits, dass in Stalingrad erstmal so richtig zum Bewusstsein tritt, dass die Rote Armee, dass die Sowjetunion über das Dritte Reich siegen wird. Also militärhistorisch könnte man darüber streiten und man könnte sicherlich sagen, eigentlich hat die Wehrmacht schon im Dezember 1941 bei ihrem Stillstand vor Moskau eigentlich schon keine Chance mehr. Aber damals würde ich sagen, in der Sicht der Zeitgenossen ist das noch nicht im Bewusstsein. Und das tritt eben erst mit der Zerschlagung der Armee von General Paulus und der Gefangennahme und so weiter der Wehrmachtsangehörigen in Stalingrad ins Bewusstsein. Und das auch schon in dem historischen Moment. Und nachträglich, und das wäre die andere Seite der Paradoxie, ist eben das Regime, was die Juden eigentlich rettet, in der Sowjetunion, auch in Osteuropa, was eigentlich dazu führt, dass die Gaskammern aufhören, dass die Krematorien aufhören in den Vernichtungslagern, dass dieses Regime ja ein äußerst menschenfeindliches, brutales Regime ist, was dann, und das ist dann eben der nächste wichtige Punkt in Grossmanns Leben, was dann ab 1948 eigentlich selber von oben antijüdisch wird, indem eben die jüdische Intelligenz ja in der Sowjetunion verfolgt wird. Ab 1948 gibt es dann diese Kampagne gegen den wurzellosen Kosmopolitismus, bei der eben verschiedene jüdische Intellektuelle, Wissenschaftler, Schriftsteller, Künstler, Musiker, Schauspieler ihren Job eigentlich verlieren, teilweise auch ins Gulag gesendet werden oder verhaftet werden von der Staatssicherheit. Es gibt in dieser Zeit auch die Verhaftung des jüdischen antifaschistischen Komitees und die Exekution der führenden Mitglieder 1952 des jüdischen antifaschistischen Komitees und dann auch die Ärzteverschwörung, die eben ja so eine Kampagne gegen hochrangige Kremlärzte ist, die angeblich Stalin vergiften wollten. Und das ist eben diese Paradoxie, die mit Stalingrad zusammenhängt. Einerseits ja das Niederringen des Nationalsozialismus, das Zerschlagen, auch die Rettung der Juden in Europa, aber gleichzeitig eben durch Stalin, durch ein Regime, was Gulags betreibt und das auch, man könnte sagen, auf Bergen von Leichen aufgebaut ist. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitet Wassily Grossmann gemeinsam mit Ilja Ehrenburg am Schwarzbuch zur Vernichtung der Juden in den von den Nazis besetzten Gebieten der Sowjetunion. Für die Organisation der Shoah mussten sich die Nazis auf Kollaborateure in diesen Gebieten stützen. Die Dokumentation dieses Umstands will Stalin nicht zulassen. Als die Veröffentlichung des Schwarzbuchs verhindert, das jüdisch-antifaschistische Komitee zerschlagen und seine Mitglieder verhaftet werden, da bedeutet das für Wassily Grossmann einen Bruch mit dem ganzen System des Stalinismus. Die Reflexion dieses Bruchs ist ebenfalls Teil von Leben und Schicksal. Vom lebenden Leib der Revolution hatten sie die Haut abgezogen. Eine neue Zeit wollte sich mit ihr schmücken, während das blutige, lebendige Fleisch und die noch dampfenden Innereien der proletarischen Revolution auf den Abfallhaufen flogen. Die neue Zeit brauchte sie nicht mehr. Gebraucht wurde die Haut der Revolution. Diese Haut wurde auch lebendigen Menschen abgezogen. Jene, die sich die Haut der Revolution übergezogen hatten, benutzten ihre Worte, ahmten ihre Gebärden nach, hatten jedoch ein anderes Gehirn, andere Lungen, eine andere Leber, andere Augen. Rundum war alles still. In seiner Abrechnung mit dem Stalinismus machte sich Grossmann nicht leicht. Vielmehr arbeitet er sich an einem unerträglichen Widerspruch einer historischen Situation ab. Der Widerspruch, der darin besteht, dass dasjenige System, das die Gulags hervorbringt, der bewaffnete Garant für die Befreiung von den Nazis und damit für das Ende der Konzentrations- und Vernichtungslager ist. Dass der Sieg der Sowjetunion über die Nazis eine Voraussetzung auch dafür ist, sich irgendwann von den eigenen Arbeitslagern befreien zu können. Dass im Stalinismus selbst aber wiederum antisemitische Töne lauter werden, je mehr der vaterländische Krieg mit einer großrussisch-nationalistischen Idee verbunden wird. Die Auseinandersetzung mit diesem Widerspruch impliziert für Grossmann in Leben und Schicksal sogar einen Vergleich zwischen dem Stalinismus und dem Nationalsozialismus. Das ist die bekannte Situation, wo eben der alte Bolschewik Mostowskoi auf den Obersturmbannführer Liss trifft. Mostowskoi ist Gefangener im Konzentrationslager und wird dann vom Obersturmbannführer in sein Büro quasi gerufen. Und dieser Obersturmbannführer Liss ist eben ja total scharf darauf und kann es eigentlich gar nicht erwarten, endlich mit diesem Mostowskoi, diesem alten Bolschewik, zu reden und ihnen eigentlich seine Weltsicht, Philosophie darzulegen. In diesem Dialog, was eigentlich kein Dialog ist, sondern eher ein Monolog, redet eigentlich fast ausschließlich der Liss und der Mostowskoi schweigt eigentlich, aber man bekommt sozusagen als Leser mit, was er eigentlich denkt und wie er versucht, sich dazu zu verhalten irgendwie. Und ja, wie du jetzt schon gesagt hast, ne, dieser Vergleich wird von dem überzeugten Nazi-Parteigänger des Faschismus selber angestellt. Ich muss sagen, dass ich habe es jetzt irgendwie vor ein paar Tagen nochmal gelesen, es gibt natürlich besonders die eine Stelle, die sehr prägnant und sehr bildlich irgendwie ist, wo dieser SS-Offizier dann eigentlich sagt, ja, wenn ihr in den Spiegel schaut, dann seht ihr uns oder sowas. Ne? Und das, was ihr quasi an uns seht oder erkennt, seid eigentlich ihr selbst. Ne? Diese Spiegelmetapher ist natürlich irgendwie interessant. Als ich das so gelesen habe, habe ich mich auch so ein bisschen an den Historikerstreit und Ernst Nolte irgendwie erinnert, wo ja schon so ein bisschen auch so eine gewisse ähnliche Assoziation eigentlich auch stattfand, inwiefern eigentlich beide Regime voneinander gelernt haben. Ne? Bei Nolte ist es eben so, dass er sagt, der Archipel Gulag ist dem Konzentrationslager vorausgegangen und die Deutschen, die Nazis hätten sozusagen von den Sowjets gelernt in dieser Hinsicht. Was auch interessant ist, weil bei Grossmann ist es so, dass dieser SS-Offizier auch immer Meister oder Lehrer zu dem alten Bolschewik sagt und ihn eigentlich davon versucht zu überzeugen, dass beide Regime eigentlich sehr viel gemeinsam haben und dass Nazi-Deutschland, dass der Nationalsozialismus auch in dem Sieg des Stalinismus oder der Sowjetunion weiterleben wird. Und wenn man das so liest und dann quasi im Hintergrund dann auch noch die antisemitischen Kampagnen dann ab 48 hat, dann sieht man da schon gewisse Parallelen. Ne? Das ist ja auch immer eine Frage in der Forschung so ein bisschen. Inwiefern hat sich auch die sowjetische Bevölkerung, inwiefern haben sich auch die sowjetischen Institutionen auch ja, mit dem Antisemitismus eigentlich auch infiziert durch den Kontakt mit den Deutschen. Die Deutschen haben ja sehr starke Propaganda, antisemitische Propaganda betrieben, die gerichtet war auf die sowjetische Bevölkerung, Radiobeiträge, Flugblätter abgeworfen und so weiter. Und ich denke, dass es nicht ganz unrelevant ist, dass diese Propaganda und das Gift sozusagen, was auch die Deutschen in die Sowjetunion getragen haben, das Antisemitische, dort auch seine Wurzeln wieder geschlagen hat. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen in dieser Situation gemeint, wenn man so retrospektiv das betrachtet. Der Vergleich zwischen Stalinismus und Nationalsozialismus ist verstörend. Von Antifaschisten wird er immer wieder zurückgewiesen, weil dieser Vergleich zu oft einer Entsorgung der deutschen Vergangenheit gedient hat. Was ist aber, wenn dieser Vergleich von einem angestellt wird, der sich der Sache des Antifaschismus und des Kommunismus selbst verpflichtet fühlte? Vielleicht sollte gerade dieses Verstörende ernst genommen werden, um Anlass einer Reflexion zu sein. Ja, da könnte man vielleicht sagen, an wen richtet sich auch dieses Gespräch, wenn man das liest als Leser? Oder auch an wen richtet sich das Buch selber? Und da würde ich sagen, dass das Buch sich eigentlich an die Parteigänger des Kommunismus selber richtet, an die alten oder auch neuen Bolschewiki in der Sowjetunion, damals zu der Zeit auch an die neuere Generation. Und es richtet sich quasi insofern an sie, um ihnen zu zeigen, zu welcher Fratze eigentlich die Idee des Kommunismus eigentlich in der Sowjetunion geworden ist. So, dass quasi eigentlich ein SS-Offizier ihnen diesen Spiegel vorhalten kann, so, wie weit es eigentlich gekommen ist. Und diese Ähnlichkeiten, das ist dann ja auch immer eine große Diskussion, die Ähnlichkeiten zwischen den Totalitarismen und so weiter. Es gibt die Lage, es gibt die Kontrolle durch die Partei, die Einparteienherrschaft, es gibt diesen überbordenden Staat, es gibt diese Institution des Geheimdienstes, der Militärpolizei und so weiter, die eine extrem wichtige Funktion haben. Es gibt diese Übermacht eigentlich der Exekutive. Klar, diese ganzen strukturellen Ähnlichkeiten kann man sicherlich erkennen. Auch wenn man Grossmann liest, hat man teilweise schon so ein bisschen auch einen Déjà-vu-Effekt, wenn man Hannah Arendts Buch über den Totalitarismus gelesen hat. Es gibt ja auch schon durchaus relativ viele Parallelen auch. Aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass die Kritik, die Grossmann hier formuliert an dem Land, in dem er lebt, an dem Staat, in dem er lebt, an der Partei und auch an der Idee, die die Partei vertritt, dass das eigentlich keine Kritik ist, die jetzt von sowas wie so einem bürgerlich-demokratischen Standpunkt aus eigentlich geleistet wird, sondern ich glaube eher von dem Standpunkt der Anklage eines enttäuschten Parteigängers eigentlich, des Kommunismus. Nicht Parteigänger im Sinne der Institution Partei, sondern eher als Kombattant für die gemeinsame Sache, für die Idee des Kommunismus. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Gefahr, die der Roman heutzutage auch in der Rezeption und wahrscheinlich auch damals während des Kalten Krieges auch bietet, dass das sehr stark aus so einer bürgerlich-demokratischen Standpunkt-Lesart irgendwie gelesen wird. Zu sagen, Sowjetunion und Nazi-Deutschland, das war ja eigentlich irgendwie dasselbe oder das sind zwei hässliche Zwillinge irgendwie derselben Sache. Und das kann eigentlich nur eine Sache geben und das ist eben die bürgerliche Demokratie. Und darüber hinaus, das zu transzendieren, das kann man eigentlich gar nicht denken, weil wenn man versucht, das zu denken, dann landet man eigentlich im Gulag so, Und das würde ich sagen, das ist bei Grossmann nicht damit gemeint. Dutzende von Menschen, die mit Lenin zusammen die bolschewistische Partei gegründet hatten, waren als Provokateure, bezahlte Agenten ausländischer Geheimdienste und Diversanten entlarvt worden. Und nur ein einziger Mann, der nie eine zentrale Stellung in der Partei eingenommen hatte und auch kein bemerkenswerter Theoretiker war, hatte sich durchgesetzt als Retter der Partei, als Träger der Wahrheit. Warum bekannten sich alle dazu? Darüber dachte man besser nicht nach, aber in dieser Nacht musste Krymov einfach darüber nachdenken. Warum bekennen sich alle dazu? Und warum schweige ich? Ich schweige doch, dachte Krymov, bringe es nicht fertig zu sagen. Ich bezweifle, dass Bukharin ein Diversant war, ein Mörder und Provokateur. Bei der Abstimmung habe doch auch ich die Hand gehoben Und dann habe ich unterschrieben und eine Rede gehalten und einen Aufsatz ausgearbeitet. Dabei schien mir mein Eifer ganz echt. Wo waren denn da meine Zweifel? Wie ist denn so etwas möglich? Bin ich denn ein Mensch mit zweierlei Bewusstsein? Wie soll ich mir das erklären? Aber so geht es ja nicht nur mir, sondern auch vielen anderen, immer und überall. Es gibt eben diese zwei Figuren, die eben so alte Bolschewiki darstellen, Krimow und diesen Mastowskoi. Und beide, Mastowskoi hat eigentlich für einen Moment in diesem Gespräch mit dem SS-Offizier gibt es so einen Moment, eben, wo er kurz zweifelt und tatsächlich zweifelt an der Richtigkeit, an der Idee, an der Praxis, die in der Sowjetunion stattfindet. So. Dieser Zweifel wird aber schnell wieder verdrängt, so, weil dieser Zweifel zu fundamental für ihn wäre, zu beängstigend. Und der andere alte Bolschewik, Krimow, der ist auch ein Bolschewik der ersten Stunde, schon Parteimitglied vor der Revolution gewesen und so weiter. Und er wird dann eben verhaftet, er weiß nicht genau warum, und kommt dann in die Lubjanka, ne, das Hauptzentrale des, der Staatssicherheit, NKWD damals genannt, und wird dort eben verhört, auch gefoltert. Und ist dort eben mit einer neuen Generation konfrontiert, die eigentlich ja keinen Respekt mehr und für seine Leistungen auch hat. Ne? In dem Verhör versucht er dann klarzumachen, ne, er hat den Bürgerkrieg gekämpft, er hat Lenin gekannt und so weiter. Ne? Er hatte eigentlich eine gewisse Autorität besessen. Aber für die neue Generation im Stalinismus, die nur im Stalinismus aufgewachsen ist, aufgestiegen ist, hat das alles keine Bedeutung mehr. Ne? Und das sind eben diese zwei auch sehr interessanten Figuren und Begegnungen und Situationen, die man so eigentlich extrem selten eigentlich findet. Ne? Ich meine, es gibt dieses Buch von Wolfgang Leonhard, Die Revolution frisst ihre Kinder. Da wird das ja auch so beschrieben. Und da können wir jetzt eigentlich auch über den Unterschied sprechen zwischen Stalinismus und Nationalsozialismus. Ne? Wenn man immer über die Gemeinsamkeiten spricht, muss man natürlich auch über die Unterschiede sprechen. Und der Unterschied ist natürlich sehr stark, dass eigentlich die Täter im Stalinismus wiederum auch zu Opfern werden. Es gibt eigentlich diese Linie nicht so, die es im Dritten Reich gibt, diese Linie, die Arier und Juden trennt. Und auch im Dritten Reich die Chefs oder die Offiziere der Gestapo, der SS und so weiter, die werden nicht gesäubert oder die werden nicht umgebracht. Ich meine, es gibt den Röhmputsch, okay, aber das ist noch die Anfangsphase, die Konstitutionsphase des Nationalsozialismus. Aber in der Sowjetunion gibt es sozusagen diese permanente, ja, man könnte schon sagen, fast permanente Revolution mit so einem Begriff von Trotzki, sozusagen, dass immer die vorhergehende Generation eigentlich umgebracht wird und dann neue aufsteigen und das wiederum eben eine immense Integrationskraft und Loyalität eigentlich schafft, so, ne? Weil das ist ja immer die Frage ist, okay, wie kann das sein, dass die Menschen mitmachen bei so einem Massenverbrechen in gewisser Art und Weise, und das würde ich sagen, ist so einer der zentralen Punkte, dass eigentlich die Säuberungen immer wieder das Versprechen eigentlich haben, für eine neue aufsteigende Generation wichtige Plätze und so weiter im Apparat eigentlich einzunehmen, und das beschreibt eben Grossmann an diesen Beispielen von Krimov. So. Jede Epoche hat ihre Metropole. Sie ist ihre Seele, ihr freier Wille. Der Zweite Weltkrieg war eine Menschheitsepoche und für einige Zeit war Stalingrad ihre Metropole. Um diese Stadt kreisten die Gedanken und Leidenschaften des Menschengeschlechts. Für Stalingrad arbeiteten die Werke und Fabriken, die Rotationsmaschinen und Linotyp-Setzmaschinen. Parlamentsführer sprachen in ihren Reden von Stalingrad. Aber als tausendköpfige Mengen aus der Steppe nach Stalingrad kamen, als sich die leeren Straßen mit Menschen füllten und die ersten Automotoren dröhnten, war es mit der Metropole des Krieges vorbei. Die Augen Hitlers, Roosevelts und Churchills suchten neue Zentren für die Kriegsanstrengungen. Während Stalin mit dem Finger auf den Tisch klopfte, fragte er den Chef des Generalstabs, ob alle Voraussetzungen geschaffen worden seien, um die Einheiten der Etappen von Stalingrad, in der sie sich befanden, in die neuen Bereitstellungsräume zu bringen. Als Metropole des Krieges, die noch voll von kampferprobten Generälen und Meistern des Straßenkampfs war, von Waffen, aktuellen operativen Karten und funktionierenden Verbindungsgräben existierte Stalingrad nicht mehr. Es hatte seine neue Existenz begonnen, wie sie Athen und Rom heute führen. Die Historiker, die Museumsführer, die Lehrer und die sich stets langweilenden Schüler gaben bereits unsichtbar den Ton in der Stadt an. Stalingrad steht in dem Roman Leben und Schicksal von Wassily Grossmann für einen historischen Moment der Freiheit. Freiheit auf der einen Seite verstanden als Befreiung vom Terror der Nazis, Freiheit aber auch auf einer anderen Ebene. Denn im Häuserkampf von Stalingrad ist auch die Hierarchie des stalinistischen Systems ein Stück weit außer Kraft gesetzt. Im Roman macht sich das an den Verteidigern des Hauses 6-1 fest, ein Haus in Stalingrad, das von deutschen Truppen eingeschlossen ist. Die Kämpfer sind im Haus verbarrikadiert und leisten der deutschen Belagerung erbitterten Widerstand. Das Geschehen in dieser Situation ist dem Zugriff der stalinistischen Kommissare und Oberbefehlshaber entzogen. Und in ihrem Kampf entwickelt die Einheit des Hauses 6-1 eine Art von Partisanengeist. Die Kraft, dem Gegner zu widerstehen, können sie nur aus der Überzeugung schöpfen, dass sie für ihre eigene Freiheit kämpfen. In ihrer Not, in ihrer Nähe zum Tod, herrscht unter ihnen eine Art von brüderlicher Gleichheit. In dem Moment aber, in dem der Sieg von Stalingrad abzusehen ist und sich die sowjetische Gegenoffensive formiert, wird sofort damit begonnen, genau diesen Partisanengeist zu schleifen. Die alte Hierarchie wird wiederhergestellt. Was Stalingrad bedeutet hat, gerät schnell wieder in Vergessenheit. Der Krieg hatte sich hunderte von Kilometern von Stalingrad entfernt, doch mit der Stille war keine Ruhe eingekehrt, sondern Schwermut. Und es schien, als wäre alles leichter gewesen, damals, als deutsche Flugzeuge in der Luft gedröhnt und Granaten geheult hatten, als das Leben voller Feuer, Furcht und Hoffnung gewesen war. Der Roman Leben und Schicksal von Wassily Grossmann macht deutlich, welche unvorstellbare Grausamkeit und Wucht der Zweite Weltkrieg bedeutet hat. Ganze Städte werden in Schutt und Asche gelegt, Material und Armeen in der Größe von Großstädten werden in kürzester Zeit auf der Landkarte verschoben, für den Krieg werden ganze Industrien unter größten Opfern aus dem Boden gestampft, Menschen müssen fliehen und werden in den Strudel des Krieges hineingerissen, unzählige müssen sterben. Grossmann vollzieht nach, was all dies mit dem individuellen Leben von Menschen macht, wie sie im Krieg ihren Alltag gestalten, Beziehungen eingehen, Sorgen haben, an Plänen festhalten oder sie verwerfen. Leben und Schicksal ist in der Nachkriegszeit entstanden, fast hätte der Roman in der Tauwetterperiode erscheinen können, und doch durfte der Roman nicht in der Sowjetunion veröffentlicht werden. Ja, das ist natürlich immer eine schwierige Frage, weil ich natürlich nicht in die Köpfe der Zeitgenossen gucken kann und nicht das Wissen, das Gehirn der Kommunistischen Partei ansaugen kann. Aber ich würde sagen, ein zentraler Punkt, über den wir eben gerade sprachen, ist auf jeden Fall der Vergleich zwischen Nationalsozialismus und Stalinismus. Das würde ich sagen, ist schon so ein zentraler Punkt, warum Leben und Schicksal, der zweite Teil sozusagen von Stalingradwende an der Wolga, warum das nicht veröffentlicht werden konnte. Weil eben nicht nur die Gleichsetzung, sondern alleine der Vergleich in der Sowjetunion eigentlich fast schon strafbar war. Und deswegen ist es auch so interessant, diesen Vergleich auch hier zu lesen. Das muss man eben verstehen, aus welcher gesellschaftlichen Position eigentlich Grossmann schreibt. Es ist ja ganz anders als im Westen, ne, wo der Vergleich ja schon sehr früh, eigentlich in den 30ern, noch vor dem Krieg sogar auftaucht und dann zum fast schon Grundkonsens im Kalten Krieg im Westen wird, ne, dass man dann quasi den Nationalsozialismus besiegt hat und jetzt den Bruder dessen, die Sowjetunion, auch noch besiegen wird. So, ne? Und dass es diese Ähnlichkeit eigentlich gibt. Und innerhalb der Sowjetunion ist das eben ein absolutes Tabu. Es darf in gar keiner Art und Weise eigentlich diesen Vergleich geben, weder implizit noch explizit. So. Und da ist auch so ein bisschen die Frage natürlich, wie man das Buch liest und so weiter, wie handlungsgebend auch der Vergleich ist. Aber generell würde ich sagen, kann man den Vergleich schlecht rauszensieren auch. Ne? Das hat man ja dann bei anderen Büchern auch gemacht. Ne? Einzelne vielleicht Figuren auch oder einzelne Sätze oder Wörter rauszensiert. Aber hier bei Leben und Schicksal war das zu stark in der Handlungsstruktur eigentlich verankert. Was ein weiterer Aspekt ist, der auch damit zusammenhängt, ist das jüdische Thema, würde ich sagen. Das jüdische Thema war zu prominent für die Partei, für die Zensurbehörde, für die offizielle. Zensur in der Sowjetunion hatte eigentlich verschiedene Stufen. Es gab sozusagen die erste Stufe beim Autor selber. Die Autoren haben sich selber zensiert schon. Die wussten, okay, das und das geht nicht oder das wird mich in Schwierigkeiten bringen. Manche haben dann auch nur für die Schublade geschrieben, wie das so schon heißt. Dann die nächste Zensur fand beim Verlag statt. Die Redaktion hat dann sozusagen schon gesagt, okay, diese Stellen müssen gekürzt werden oder hier muss es irgendwelche Änderungen geben. Und wenn der Verlag oder die Redaktion dann zum Beispiel von der Zeitschrift dann okay dafür gegeben hat, dann gab es meistens noch das Glavlit, die offizielle staatliche Zensurbehörde. Und dann unter anderem eben noch die Partei. Oftmals haben eben Parteimitglieder die Propagandabehörde. Für die war das sehr wichtig, bestimmte Bücher auch zu lesen und die Kontrolle über die Literatur zu haben. Und da eben dann auch irgendwelche Änderungen oder Zensurmechanismen haben da eben auch nochmal gegriffen. Und das hängt generell mit der Position oder der Stellung eigentlich zusammen, die Literatur in der Sowjetunion hat oder hatte, die eben sehr zentral war. Stalin hat ja mal gesagt, dass die Schriftsteller die Ingenieure der Seele seien. Und die Schriftsteller hatten eigentlich den Auftrag, so eine Art Lob auf den sowjetischen Staat und auf die Partei und das sowjetische Volk zu schreiben. Und alles, was quasi im Verdacht stand, dem nicht beizukommen, war eben verdächtig. Und das ist eben im Leben und Schicksal der Fall. Dem wurde dann auch vorgeworfen, unter anderem, also dem Manuskript oder dem Buch selber, dass es quasi nicht der Realität entsprechen würde, dem heldenhaften Kampf des sowjetischen Volks gegen den Nationalsozialismus. Also es gibt den Brief von Grossmann an Chruschtschow, der damals nach Stalin Parteisekretär war, und Grossmann dann eben fragt, warum sein Manuskript nicht veröffentlicht werden kann, und warum sein Manuskript verhaftet wurde. Also er bezeichnet das auch so als Verhaftung des Buches, und das Buch quasi ja nur das Leben und das Leiden der Menschen beschreibt. Und bekommt dann eben die Antwort, nicht von Chruschtschow persönlich, aber von dem Vorsitzenden der Agitprop-Behörde Suslow, der ihnen dann antwortet, ja, das Buch enthält eben viele Fehler und so weiter und könne erst frühestens in über 200 Jahren veröffentlicht werden. So, ne? Ich würde sagen, dass die Verhaftung des Buchs für Grossmann selber ein extremer Schlag war. Ich glaube, an dem Buch, also an beiden Büchern, Stalingrad und Leben und Schicksal, hat er, glaube ich, insgesamt 15 Jahre gearbeitet. Ja, und man kann sich eben vorstellen, wenn man so lange an einem Buch, an einem Manuskript gearbeitet hat, so viel Herzblut dort reingesteckt hat und das dann vom Geheimdienst quasi verhaftet wird, dass das natürlich einen extrem niederschlägt. Wassily Grossmann ist am 14. September 1964 in einem Moskauer Krankenhaus an Magenkrebs gestorben. Der Roman Leben und Schicksal bleibt ein wichtiges Dokument der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Dabei ist klar, diese Sendung erschöpft nicht die Auseinandersetzung mit einem Buch, das über 1000 Seiten umfasst. Ich hoffe trotzdem, dass es gelungen ist, zur Lektüre dieses Werks angeregt und zur Auseinandersetzung mit Grossmann eingeladen zu haben. Generell ist es ja so, dass es natürlich eine große Nachfrage jetzt gibt oder eine vergrößertere Nachfrage nach russischsprachigen Autoren, Autoren aus der Ukraine, aus Russland, aus Belarus und so weiter. Auch eine vergrößerte Nachfrage in der Öffentlichkeit oder ein Interesse vielleicht auch, was die Sowjetunion eigentlich war und wie das zu verstehen ist. Und da würde ich schon sagen, dass Grossmann uns da hilft. Aber nicht nur die Sowjetunion, sondern auch Nazi-Deutschland besser zu verstehen, auch aus einer äußeren Perspektive, auch aus der Perspektive der Menschen in der Sowjetunion. der auch Juden in der Sowjetunion. Das erscheint mir durchaus doch sehr wichtig, weil das eine Sichtweise ist, die sehr lange eigentlich nicht wirklich zu ihrer Anerkennung irgendwie gekommen ist, auch in Deutschland, würde ich sagen. Es hat natürlich alles mit dem eisernen Vorhang und so weiter zu tun, auch der Animosität, der Feindschaft gegen die Sowjetunion und so weiter. Aber ich denke, da ist Grossmanns Perspektive auch nochmal sehr, sehr wichtig, weil es eben auch die Perspektive eines Betroffenen ist, ne? Seine Mutter, die eben in Berditschew bei den Massenerschießungen der Einsatzgruppen ermordet wurde. Der Mord an seiner Mutter, der ihn eigentlich nie losgelassen hat. Das Buch Leben und Schicksal ist ja auch seiner Mutter gewidmet. Ja, und das denke ich schon, dass das für die deutsche Öffentlichkeit auf jeden Fall ja, immens wichtig ist. Also über den Holocaust aus der sowjetischen Perspektive auch zu erfahren, auch das Schwarzbuch zu lesen, sich mit der Geschichte, der Editionsgeschichte auch des Schwarzbuchs zu beschäftigen. Und natürlich auch, welche Funktion Literatur hat oder welche Funktion, gesellschaftliche Funktion, welchen gesellschaftlichen Ort auch Literatur haben kann. Das würde ich schon sagen, das ist auch bei Grossmann irgendwie ja, interessant, sich damit zu beschäftigen. Ihr hörtet eine Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Die Sendung basierte auf einem langen Interview, das ich mit Norman Zalusa im Mai 2020 in Berlin geführt habe. Informationen zur Sendereihe Wutpilger Streifzüge und zahlreiche Folgen zum Nachhören findet ihr unter wutpilger.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Lukas. Приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной Армии и Военно-Морскому флоту. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского Верховного Командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с победоносным завершением Великой Отечественной войны. Вознаменование полной победы над Германией. Сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам Красной Армии, кораблям и частям военно-морского флота, одержавшим эту блестящую победу 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины. Да здравствует победоносная Красная Армия и военно-морской флот! Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза Сталин! Wutpilger Streifzüge.